Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Führung auf dem Zeltdach des Olympiastadions München teil. Grüß Gott! Herzlich willkommen hier im Olympiastadion München. Mein Name ist Hubert Stadl. Ich bin heute Ihr Führer und werde Sie bei Ihrer Expedition auf das Dach des Olympiastadions begleiten. Vorher möchte ich Ihnen aber noch einiges erzählen. Der Olympiapark ist nicht nur eine wunderschöne grüne Parkanlage, sondern auch ein beliebter Ort für sportliche Veranstaltungen und kulturelle Feierlichkeiten. So ist der Park sowohl eine Top-Attraktion für Touristen als auch ein beliebtes Freizeitziel für die Münchner, die hier entweder Musikevents oder Sportveranstaltungen besuchen oder auch selbst Sport treiben. Das Stadion, in dem wir uns hier befinden, ist die zentrale Sportstätte im Olympiapark und war 1972 Hauptort der Olympischen Sommerspiele. Damals wanderten 122 Mannschaften durch das Marathontor in das vollbesetzte Stadion. Rund 80.000 Menschen aus aller Welt waren dabei und verfolgten die Spiele. Hier wurden die meisten internationalen Sportturniere ausgetragen. Bis zum Jahr 2005 war das Olympiastadion das Heimatstadion des FC Bayern München. Dann ist der Club in die neu erbaute Allianz Arena umgezogen. Heutzutage werden im Olympiastadion keine Fußballspiele mehr ausgetragen, sondern andere Sportwettkämpfe, Konzerte und diverse Open-Air-Veranstaltungen. So, vor der Sicherheitseinweisung wird Ihnen jetzt ein 30-minütiges Video vorgeführt. Da sehen Sie, wie das Stadion entstanden ist und erfahren alles Wissenswerte über die Architektur und die Konstruktion des Stahldaches, das wir dann auf extra Wegen begehen werden. Wir werden 120 Minuten unterwegs sein mit einer kleinen Rastpause von 20 Minuten, also bis ca. 13 Uhr. Vom Dach aus haben Sie übrigens eine fantastische Aussicht auf die Stadt München. Beachten Sie besonders das Wahrzeichen, nämlich die Türme der Frauenkirche. Und weil das Wetter heute an diesem wunderschönen Morgen sehr günstig ist, nicht so bewölkt wie gestern, können Sie bestimmt bis zum höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, schauen. Nach der Tour haben Sie dann sicher eine Erfrischung nötig. Ich empfehle Ihnen, in den Self-Service Olympiasee zu gehen. Da gibt es verschiedene warme und kalte Gerichte, aber natürlich auch Desserts und Getränke. Hier im Olympiapark gibt es auch das exklusivere Restaurant Coubertin, aber das ist erst ab 18 Uhr geöffnet. Tja, und unser traditioneller Biergarten ist zurzeit leider im Umbau. Da können Sie momentan leider nicht rein. So. Gehen wir nun in den Vorführraum. Folgen Sie mir bitte.